diejenigen, die den Entrechteten beistehen wollten, es waren dies neben Vertretern der Kommunistischen Partei und der Roten Hilfe einige linke Sozialdemokraten sowie freiheitlich gesinnte Angehörige des Bürgertums, Schriftsteller, Publizisten, hatten das gesamte Gerichtswesen zu überwinden, das sich als überparteilich ausgab, jedoch in starker Abhängigkeit stand zu den Erlassen, die zur Reinhaltung der Rasse und zur Verhütung der Bolschewisierung dienten. Es bedurfte besonderen Muts, großer Ausdauer und bester Kontakte, um einen der Gefährdeten zu erreichen und in Erfahrung zu bringen, wie es um ihn stand. Diejenigen, die sich in Gefängnishaft befanden, also schon legal oder illegal ins Land gelangt waren, machten einen winzigen Teil aus von all denen, die an der Grenze, da sie kein Einreisevisum besaßen oder da sich in der linken Ecke der ersten Seite ihres Passes das 3 Zentimeter hohe rote J zeigte, ein Merkmal, zu dessen Einführung die schwedischen Instanzen selbst beigetragen hatten, abgewiesen wurden. Die Presse nahm kaum Notiz von diesem unaufhörlichen Andrang, diesem Flehen um Einlass, dieser Konfrontation zwischen Sesshaften und Unbehausten, zwischen den Bewahrern und Beschützern eines Staats und denen, die aus jeder Zugehörigkeit gerissen worden waren. Das Nichterwähnen der alltäglichen Tragik an den Grenzstationen entsprach der Taktik, nichts vom wesentlichen Stoff unserer Zeit in das Gefüge des Volksheims dringen zu lassen. Die gesellschaftliche Ordnung Schwedens blieb ungestört. In dem Land, in dem das Kapital ungehindert regierte und die Sozialdemokratie für den Ausgleich zwischen den Klassen sorgte, war der Wille zu einer Gegenwehr seit langem unterhöhlt worden. Und wo die Handlungskraft der Arbeitenden gelähmt lag, war es folgerichtig, dass das Kleinbürgertum an Einfluss gewann und Schichten heranbildete, die sich nicht nur als verantwortlich ansahen für die Erhaltung des friedlichen Zustands, sondern auch bereit waren, Maßnahmen zu ergreifen, die die gewöhnliche Genügsamkeit und Konturlosigkeit durchbrachen. Noch war in der schwedischen Verdunklung das Drängen zur Ausübung von Gewalt kaum aufzuspüren und zu beweisen. Nichts von dem, was in den Ämtern vorgenommen wurde, ließ sich als Verstoß bezeichnen gegen eine liberale, demokratische Auffassung. Die Festnahmen und Auslieferungen fanden ordnungsgemäß statt, die Verbindungen mit der Sicherheitspolizei anderer Staaten enthielten nichts Zweifelhaftes, nicht nur Berlin und Wien waren einbezogen in die Kommunikationen, auch mit Paris, London oder New York wurde ein Austausch kriminologischer Mitteilungen unterhalten. Seit der Konferenz in Evian im Juli 1938 war dem Komitee der westlichen Mächte zusammengerufen, um den Problemen der Emigration beizukommen, vor allem daran gelegen, Einwanderungen in den eigenen Lebensbereich möglichst gering zu halten oder zu verhindern. Jeder, der illegal ins Land kam, hatte damit schon eine Straftat begangen. Und wenn die Auskünfte ergaben, dass er Kommunist war, geriet er in den Bann der gemeinsamen Abwehrfront, die sich quer durch Europa zog. Durch die gesetzlich bestimmte verschärfte Kontrolle und das Recht zur Abschiebung erhielten die Grenzbeamten Vollmachten, die ihnen Entscheidungen nach eigenem Gutdünken gewährten. Lag bei einem Ankommenden der Verdacht vor, dass er, wie die Formulierung lautete, nicht beabsichtigte, ins Land seiner Zuständigkeit zurückzukehren, so war damit die Weisung erteilt, ihn nicht einzulassen. Die Lebensgefahr, die mit seiner Rückkehr verbunden war, wurde nicht in Betracht gezogen. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben war den Beamten reichliche Gelegenheit gegeben worden, ihren Blick zu schulen. Schon ehe sie zum Vorzeigen der Papiere aufforderten, wussten sie die begüteten, akzeptierbaren, die mit einer Einreisegenehmigung ausgestatteten, von den Hilflosen und Verarmten, den Ausgebürgerten, den gehetzten Juden, den politisch Aktiven zu unterscheiden. Obgleich es keinerlei Anzeichen gab für eine Bedrohung durch kommunistische Infiltration und die kleine Partei des Landes unter strenger Aufsicht gehalten werden konnte, hatten die Schutzregelungen kamoufliert unter dieser verwischten, fast zerstreut wirkenden Lässigkeit eine exakte ideologische Zielrichtung, mit der die Achtung und Verpflichtung gegenüber dem Deutschen Reich ausgedrückt wurde, ohne dass ein direktes Abhängigkeitsverhältnis deutlich geworden wäre. Es war nicht zu ersehen, ob die Abweisung eines Flüchtlings, die besonders harte Behandlung eines Häftlings auf den individuellen Eifer dieses oder jenes Kommissars oder auf die Direktiven der Sozialbehörde, des Justizministeriums, des Außenministeriums zurückzuführen waren und wer als zuständig für die einzelnen Fälle gelten konnte. Wenn eine Verhaftung und deren Folgen nicht gänzlich unbekannt blieben, so war dies nur zurückzuführen auf die Einmengung jenes kleinen, stets gleichbleibenden Kreises, der im Widerstreit stand zu den kaltblütigen Bestimmungen und von dem aus die Vorgänge beobachtet und oft, wenn es auf Stunden, Minuten ankam, eine Rettung versucht wurde. Bischof, wieder zu Verhören gerufen, bei denen ihr Fragen gestellt wurden, die sie früher schon mehrmals beantwortet hatte, war angewiesen auf eine dieser fieberhaft einsetzenden Aktionen, die mit Bittschriften, Interpellationen, Bürgschaften, Telefonanrufen bei Regierungsmitgliedern entweder zum Aufschub, zur Verhinderung einer Auslieferung oder zu betretenem Schweigen nach dem Missglücken führte. Ein Zerrkampf begann sich abzuzeichnen zwischen den Fürsprechern der Rechtlichkeit, des humanitären Denkens und den Repräsentanten der Destruktivität. Und jedes Mal, wenn die Ersteren einen Erfolg zu verzeichnen hatten, drang die Gegenseite auf verschärfte Maßnahmen. Zeitweise war es, als müsse dieses Lager, dem viele der obersten Militärs, der größte Teil des Geschäftswesens und zahlreiche Vertreter der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens angehörten, die Oberhand gewinnen. Von Monat zu Monat wurde es deutlicher, wie die Verrohung ihren Wirkungskreis erweiterte. Wir, die wir das Aufkommen des Faschismus erlebt hatten, sahen uns noch einmal in diesen schleichenden, undefinierbaren Anfangszustand zurückversetzt. Die Terminologie veränderte sich, die Beurteilung verfolgter Gruppen wurde rücksichtsloser. Die Herrschenden brauchten sich kaum mehr mit einer Rekrutierung für ihre Schutzstaffeln zu befassen. Das Triebwerk der Brutalisierung führte ihnen die Waffenknechte zu, und diese kamen zumeist aus den Reihen derer, die vormals Benachteiligung, Missachtung erfahren hatten. In dem Maß, mit dem Chauvinismus und Reaktion Einfluss und Macht gewannen, stieg auch unser Wunsch, auf Zeichen einer organisierten Abwehr zu stoßen und Zugang zu finden zu Gruppen, die sich auf der gleichen zersprengten Front befanden wie wir. Was in diesem Land geschah, diente, wie erklärt wurde, der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und nationaler Unabhängigkeit. Die Unduldsamkeit gegenüber den Flüchtlingen gehörte zu der Diplomatie, die sich von dem mächtigen Staat im Zentrum Europas eine Neutralität erkaufen wollte. Nach außen hin stellte sich diese Neutralität als unbestechlich dar. Man berief sich auf die Dutzende und Hunderte, die im Verlauf der letzten 5 Jahre eingelassen worden waren. Hinter dem Argument, dem auch radikale Politiker zustimmten, dass die wichtigste Aufgabe die Bewahrung der Neutralität sei, verschanzte sich alles, was Blut gerochen hatte und eintrat für die Propagierung des Kampfs gegen das Artfremde und als revolutionär Verdächtige. Während Zehntausende aus der Spanischen Republik über die französische Grenze flüchteten und in Barcelona die Salven der Hinrichtungskommandos zu hören waren, sondierten schwedische Unternehmer das Feld für einen Handelsaustausch mit dem nationalistischen Spanien. Leitende Industrielle, in Madrid eingetroffen, beurteilten die Aussichten auf baldige Geschäftsabschlüsse als positiv. Auch englische und französische Fabrikanten erwarteten normalisierte Wirtschaftsbeziehungen. Nach der Flucht des Präsidenten Azaña wollten die Westmächte Negrín, der die Reste der Republik zu verteidigen beabsichtigte, zur Kapitulation treiben, und auf der Insel Menorca griffen britische Truppen ein, um die republikanische Niederlage zu beschleunigen. Der letzte Trupp der zurückkehrenden schwedischen Freiwilligen war auf dem Stockholmer Bahnhof von Mitgliedern des Spanienkomitees empfangen worden. Dünn war die Ansprache, das abgesungene Lied verhallt. Die kleine Schar, von Polizisten begleitet, bewegte sich am Abend durch die Halle, das Gedränge der Menschen, die zu den Vorortszügen eilten, vorbei am Brunnen, dessen Löwenmäuler Wasser spien und auf dem die steinerne Weltkugel ruhte. Die Männer mit den abgezehrten Gesichtern, den Baskenmützen, weckten wenig Aufmerksamkeit. Und hätte man ringsum erfahren, dass sie in den internationalen Brigaden gekämpft hatten, so wäre dies im Unbeteiligtsein untergegangen. Und doch hatte es vor einem Jahr noch eine breite Volksbewegung für die Hilfe an Spanien gegeben. Bis in den Winter noch waren vereinzelte Appelle aufgekommen. Jetzt aber, mit dem Untergang der Republik, machte sich eine Lähmung des Willens zum Eingreifen, die beklemmende Einsicht, dass die Gegenwehr nichts mehr nutzte, geltend. Ein anderer Zug war eine Woche später, am 6. Februar, auf den Straßen der Stadt zu sehen. Die dort gingen, liefen nicht unerkannt auseinander. Nicht zu ihrer Überwachung, sondern ihnen voraus marschierten die Polizisten. Mit den Fahnen der Nation, mit Musik, Plakaten, Banderolen, Fackeln kamen mehr als 500 Studenten, keck die weißen Mützen ihres Clans tragend, angehende Pharmazeuten, Zahnärzte, Mediziner. Vom Östermalmsplatz waren sie aufgebrochen. Ihr Ziel war die öffentliche Veranstaltung im Viktoria-Saal am Nora Bantorget. Sie forderten sofortige Beendigung der Einwanderung ausländischer Ärzte, des Imports von intellektuellen Emigranten und Juden. Für alle Zukunft sollten die medizinischen Berufe schwedischen Akademikern vorbehalten sein. »Schweden, den Schweden«, riefen sie im Chor. Mengen von Zuschauern säumten ihren Weg. »Wir hatten uns still zu verhalten in diesem Land und wieder ein unterirdisches Versteck aufzusuchen.« An dem Tag, dem die Bezeichnung »Kristallnacht« anhaftete, waren wir aus Paris abgefahren. Bei der Ankunft in Malmö hatten wir auf dem Meldezettel anzugeben, ob wir väterlicherseits oder mütterlicherseits jüdischer Herkunft seien. Wir stahlen uns unterm Schutz der schwedischen Metallgewerkschaft in das Land ein. Auch mit unseren tschechoslowakischen Pässen glichen wir blinden Passagieren. In Paris hatte ich mich auf meinen Vater berufen, alle Beziehungen zur kommunistischen Partei verneint, mein Jahr in Spanien verschwiegen. Eine vorläufige Erlaubnis zu Aufenthalt und Arbeit war mir erteilt worden, auf Aschbergs Empfehlung hin, an die Direktion der Alfa-Laval-Werke in Stockholm gerichtet, mit dem Hinweis, ich sei durch früher gewonnene Erfahrungen in der Berliner Zweigstelle für die Tätigkeit in der Separatorfabrik geeignet. Dies war der schmalste aller denkbaren Wege, ein schäbiger, auf Halblügen, Heucheleien begründeter Weg, und es war doch der einzige Weg, den es für mich gab. Vertrauen für meine Person weckte er nicht, und Sicherheit konnte er mir nicht versprechen. Während der ersten 3 Monate im Land verließ ich kaum die Straße, an der sich die Fabrik befand, wo ich versuchsweise als Aufräumer und Heizer in der Verzinnungswerkstatt angestellt worden war und an der ich auch im Haus Nummer 37 ein möbliertes Zimmer gemietet hatte. Die breite, zugige Flemminggatter, die sich von der übers Eisenbahngelände führenden Brücke an der Kungsgatter schnurgerade bis zum Steilhang des Stadshagen erstreckte, genügte mir. Ich sah sie zumeist bei Nacht, da meine Schicht um 4 Uhr morgens begann und beim Rückweg nach der Mahlzeit in der Kantine die winterliche Dunkelheit schon einbrach. Fast 3 Monate dauerte es, bis ich die Bedrückung überwand, die seit der Abreise aus Paris auf mir lag. Nicht nur, dass alles hier im Gegensatz zu Paris stumpf, gedämpft war, bereits beim Grenzübergang hatte ich Eindrücke erhalten, die in mir weiterwirkten und sich während der folgenden Zeit verstärkten. Bei unserem Eintreffen in Helsingborg fand eben die Abschiebung 2 jüdischer Familien statt, die auf beschwerlichen Wegen nach Dänemark und auf die schwedische Eisenbahnfähre gekommen waren. Die damals gehörten abschätzigen Bemerkungen unserer Reisebegleiter verbanden sich mit späteren Äußerungen, denen die Verächtlichmachung von Juden, die Verhöhnung der Kommunistischen Partei oder der Sowjetunion zu entnehmen war. Die Spaltung innerhalb der Arbeiterbewegung schien tiefergehend hier als in Deutschland, in Frankreich, wo sich trotz taktischer Grenzziehungen immer Ansätze zu einer Einheit gezeigt hatten. In Schweden war es, als habe die Führung der Sozialdemokratischen Partei und des Gewerkschaftsbunds jedes Zusammenwirken zwischen den Arbeitenden, wie wir es während des Aufwachsens kennengelernt hatten, eliminiert oder ins Unausgesprochene verbannt. Schon bei der Bildung der Gruppe, die nach Schweden reisen sollte, war durch die sofortige Ausschließung von ein paar vermeintlichen Mitgliedern der Kommunistischen Partei die unversöhnliche Haltung demonstriert worden. War mir auch bekannt gewesen, dass Hilfe nur sozialdemokratischen Arbeitern zukommen sollte, und war ich auch als Parteiloser einzig deshalb aufgenommen worden, weil die Planungszentrale die Stellung meines Vaters in Erfahrung gebracht hatte, so bestürzte es mich doch, wie die am meisten Bedrohten durch die Gewerkschaft ihrem Verderben ausgeliefert wurden. Dieser Zwang zur einseitigen Solidarität bedrängte uns beim Eintritt in den Kontingent, und doppelt drückend war es während der ersten Schritte auf schwedischem Boden, dass wir, nur um die eigene Haut zu retten, unsere Reaktionen zu verleugnen hatten. Die beiden Familien, die eine mit einem Säugling, die andere mit Alten und ein paar Kindern, aus Böhmen stammend, mussten sich, schreiend zuerst, dann verzweifelt jammernd, schließlich verstummt, gebrochen, auf die Fähre zurücktragen lassen, und dies zu einem Zeitpunkt, da in Deutschland die Synagogen angezündet, die jüdischen Geschäfte zertrümmert, die rassisch Verdammten durch die Straßen gejagt wurden. Es war dieses auferlegte Verstummen, das mich in den ersten Monaten peinigte, und es war kein Stummsein aus notwendiger politischer Verantwortung, sondern aus enger, kleinlicher Furcht, dass die geringste verdächtige Äußerung zur fristlosen Entlassung, zum Hinauswurf aus dem Land führen könnte. Ich wusste, wäre ich nicht noch im Besitz eines gültigen Passes gewesen, so hätte ich meine Papiere nicht erhalten. Mit meiner Absage an jegliche politische Tätigkeit, die ich auf dem Formular zu unterzeichnen hatte, und meinem von den Gastgebern geforderten Eintritt in die zuständige Gewerkschaftssektion war ich neutralisiert worden. Diese Einschränkungen trugen neben den Sprachschwierigkeiten dazu bei, dass anfangs ein Abstand zu den Gefährten in der Fabrik vorhanden blieb. Dabei stand, wie ich erfuhr, fast die Hälfte der 650 Arbeiter der Kommunistischen Partei nahe oder gehörte ihr an. Bei Betriebswahlen war oft kommunistische Majorität erreicht worden. Ständig auf Zurückhaltung bedacht, bemühte ich mich darum, die Arbeiter in meiner nächsten Umgebung kennenzulernen und herauszufinden, wem von ihnen ich vertrauen konnte. Ihre Einstellung ließ sich deuten aus dem Ton, mit dem sie politische Vorfälle kommentierten, vor allem wenn es sich um Flüchtlingsfragen handelte. Wurde eine bewerkstelligte oder verhinderte Ausweisung zur Sprache gebracht, so trat dabei das ganze, sonst irgendwo im Anonymen befindliche Gefüge des Kampfs in Erscheinung, wobei das geringste Ergebnis zugunsten derer, die sich in einer Freiheit auf Abruf oder in der Ungewissheit der Gefängnishaft befanden, neue Hoffnungen in uns weckte. Die Flemminggata, bei Nacht, beim dämmerigen Nachmittag und am öden Sonntag, die Flemminggata mit ihren Begräbnisanstalten, Möbelmagazinen, Pfandhäusern und ärmlichen Läden, die Flemminggata mit ihren vorbeirasselnden, kreischend bremsenden blauen Straßenbahnen, die Flemminggata mit dem Ausblick zum Brückenplatz, zur Markthalle, zu den kahlen Bäumen am Kanal und zur entfernten Anhöhe hinter der Häuserkluft, die Flemminggata beim Weg zur Arbeit und beim Rückweg nach Hause, die Flemminggata vom Fenster meines Zimmers aus gesehen, oben im vierten Stock, gegenüber dem St. Eriks Krankenhaus, in dessen Park vorn am Zaun die grüne Baracke für die Kreisenden gleich neben der Kapelle lag, in der die Toten aufgebahrt wurden, die Flemminggata, die graue alte Industriestraße, wurde zum Inbegriff der Einförmigkeit und Fremde. Einmal war ich durch das Portal mit dem fächerförmigen Halbrund des bunten Oberfensters in das Verwaltungsgebäude des Werks getreten und aus der prachtvollen Empfangshalle zurück zur Straße und zum Hofeingang verwiesen worden. Einmal hatte ich das auf Hochglanz polierte Mahagoni an den Wänden gesehen und an den Säulen, aus denen die Deckengewölbe mit ihren geschlängelten Gipsornamenten emporwuchsen, hatte am Schalter gestanden vor den ehrwürdigen Schreibtischen und einem der Kanzlisten meinen Brief hingereicht, während Jungfrauen, deren Brustwarzen spitz unter dünner Bekleidung vortraten, aus ihren Nischen an Zentrifugen gelehnt, einen Palmenzweig, einen Lorbeerkranz in der Hand auf mich niederblickten. Dann gab es für mich in dem turmgekrönten Eckhaus nichts mehr zu suchen. Nicht die Herren mit den Manschetten, dem steifen Kragen, schwarzen Anzug an den Pulten unter den facettierten Lampenschalen hatten sich mit mir zu befassen. Für die Anstellungen von Arbeitern war der Werkstattingenieur zuständig, im Kontor am zweiten Hof hinter der Einfahrt. Diese riesige, altertümliche Fabrik glich einer Zwingburg. Die Bauten innerhalb des Gevierts waren labyrinthisch angelegt, die schmalen, durch Torgänge zu erreichenden Höfe dazwischen unterteilt von Schuppen und Verbindungsflügeln. Zwischen den Wachthäusern hindurch, die verzweigten Wege entlang, ging ich mit meinen Papieren. Das Schreiben des Bankiers, das Zeugnis über meine Dienstzeit in Berlin, der Pass mit den Stempeln, die Mitgliedskarte der Metallgewerkschaft, dies alles waren Dokumente, die mich mit Zuversicht hätten erfüllen können. Und doch war es, als stellte ich mich nicht als Arbeitskraft vor, sondern bäte den Ingenieur, den ich in einem dunklen Raum über der Verladerampe antraf, um ein Almosen. Leute wurden gebraucht an den Drehbänken, in den Montagehallen, in der Packabteilung. Ich kam aber höchstens in Frage für eine untergeordnete Tätigkeit. Eigentlich hieß es, stelle die Firma keine Ausländer an. Es sei denn in den Büros, wo Verbindungen mit den Filialen der Aktiengesellschaft in fast allen Ländern der Welt unterhalten wurden. Wenn es ausnahmsweise in meinem Fall geschehen solle, sagte er, sich mit müder Freundlichkeit meine Urkunden ansehend, so zunächst nur zur Probe. Damit war, wie ich verstand, der Lohn so weit wie möglich herabgedrückt worden. Der Ingenieur wusste, dass ich kein Angebot ausschlagen konnte. Ich sollte 80 Öre pro Stunde erhalten. Dies war der im Tarifvertrag festgesetzte Mindestlohn. Dass ich als ungeschulter Arbeiter eingestuft und wieder zum Laufjungen, zum Zuträger wurde, hatte seine Ordnung. Ähnlich war es auch meinem Vater ergangen. Das Ausweichen des Ingenieurs, seine provisorische Zusage, begleitet von der Bemerkung, dass ich erst einmal meine Tauglichkeit zu beweisen hätte, seine ungenauen Anweisungen, die mich im Zweifel darüber ließen, wofür ich überhaupt zuständig sein sollte, solches gehörte zum Anfang, wie er mir bekannt war. In der Verzinnungswerkstatt, beim Schieben der Loren mit den Barren, beim Anheizen der Schmelztiegel, konnte ich behilflich sein. Ich wurde herangeholt zum Kohlenschaufeln, zum Auffüllen und Entleeren der Säurebehälter, zu Arbeiten, für die es schwierig war, einheimische Kräfte zu finden. Ich war immer am Arbeitsplatz Ausländer gewesen, als letzter gerade noch gehalten, als erster, wenn notwendig, zur Entlassung bestimmt. Hier aber fehlte mir zudem all das, was früher die Unsicherheit aufgewogen hatte. Das Studieren und Planen mit Gleichgesinnten, das Forschen, das dem Tag einen Wert gab, und nicht einmal eine Frage danach durfte aufkommen, denn sie hätte Absichten verraten, die hier nicht am Platz waren. Eine kompakte Umschlossenheit war in den Höfen zu spüren. Immer war ich tief unten zwischen den schwärzlich-roten Ziegelsteinmauern, den schmutzig-braun verputzten Fassaden, in der Kohlengrube neben dem wuchtigen Block des Kesselhauses unter dem ungeheuren Schornstein, an den Schienen mit den Transportwagen, im Gewirr der Laufgänge, in den niedrigen Kammern mit den Säurebecken, den Schmelzöfen. Alle für uns erreichbaren Arbeitsräume wandten sich dem Innern der Anlage zu. Licht fiel kaum ein durch die Fenster. Und das Ganze war doch so, wie es zu sein hatte. Das Krachen des Dampfhammers war dazu da, uns zu härten. Wir hatten zu zeigen, dass wir dem fortwährenden Schmettern gewachsen waren. Die Schmiede am Kohlenhof war eine schwarze Grotte, die Gestänge, Schwungräder, Pfeiler und Röhren darin fleckenweise von Glühbirnen beleuchtet. Die Treibriemen sausten, die Drehmeißel kreischten in den Maschinensälen, deren Enden im Dunst und Metallstaub nicht zu erkennen waren. Über das betäubende Dröhnen, über alles, was uns niederbrechen wollte, hatten wir uns hinwegzusetzen, um zu uns selbst zu finden. Arbeiter sein, das bedeutete, jeden Tag durch den unsäglichen Verschleiß zu gehen und die Kräfte doch zu bewahren, um einmal, wenn es soweit wäre, alles an sich zu reißen. Nach dem Heizen der Tiegel um 4 Uhr morgens dauerte es 3 Stunden, bis das Zinn geschmolzen war. Währenddessen kamen die hergestellten Zentrifugen auf den Karren angerollt und mussten zur Reinigung in die mit Salzsäure gefüllten Zuber gesenkt werden. Zumeist hatten wir keine Zeit, uns die Schutzmasken aufzusetzen. Behindert von den steifen Ölmänteln mit großen Stulpenhandschuhen ließen wir die Stücke an Ketten hinab. Schneidend drangen die Dämpfe in die Lunge ein. Hustend, mit tränenden Augen, hieften wir die schwelenden, tropfenden Teile aus den Bottichen und beförderten sie zu den Zinntiegeln, in die sie in feuchtem Zustand gelangen mussten. Zischend tauchten sie ins kochende Metall. Manche Tage vergingen, bei dem gleichbleibenden Hin und Her, dem immer wiederkehrenden Beugen, Strecken, den Handreichungen, in einer Gedankenlosigkeit, die nur unterbrochen wurde von den Augenblicken, da wir zwischen den gerundeten Blechwänden des Abtritts auf der Hofschwelle überm Kohlenschacht standen und in den rauchigen Himmel starrend unser Wasser ließen. Doch gab es auch noch keine andere Verständigung zwischen mir und den Gefährten als einen Wink, einen Hinweis auf auszuführende Griffe, ein stummes Befolgen, und schien es auch, als hätte noch keiner etwas über meinen Hintergrund erfahren, so war doch bald eine Übereinstimmung zwischen uns entstanden, die nach keiner Sprache und Herkunft fragte, eine Bindung aneinander durch das gemeinsame Schleppen, die gemeinsam ertragene Plackerei. Ich rief mir die Regel meines Vaters ins Gedächtnis, in jeder Einzelheit der Arbeit die Notwendigkeit erkennen, keine Tätigkeit als niedrig ansehen und bei der Ausübung nie von der Konzentration, dem Beteiligtsein ablassen. Und da begann, ehe ich noch aus meinem Dasein als Flüchtling in den Bereich des politischen Handelns treten konnte, diese Empfindung von Zusammengehörigkeit, die ihr Wesen bezog aus dem Anblick einer Geste, eines Gesichts. Wenn ich nicht mehr Lohn erhielt als die unterbezahlten Frauen in der Kontrollabteilung für Fertiggüter, so gelangten auch alteingesessene Arbeiter nur selten durch Akkorderhöhung zu einem Stundenlohn, der eine Krone 35 oder 50 überstieg, und viele waren gezwungen, zusätzlich stundenweise zu arbeiten, als Straßenbahnschaffner, als Türhüter in Kinos, einer auch sonntags als Aufseher im Naturpark Skansen. Beim Warten auf den Zeitpunkt, der für die Herstellung neuer Bedingungen geeignet wäre, kam mir Selin, Vorarbeiter in der Verzinnung, Vertrauensmann des Werkstattclubs, entgegen. Als er mich an einem Sonnabend Anfang Februar nach Arbeitsschluss aufforderte, ihn zu begleiten, wusste ich noch nicht, dass er die Beweggründe zu meiner Genügsamkeit erraten hatte. Er schloss sich mir wie zufällig vor dem Fabrikstor an, wir gingen über die Straße, die Schelegata, hinauf. Er äußerte nichts, was mich misstrauisch machen könnte, schien nur über gewöhnliche Arbeitsfragen sprechen zu wollen. Drüben hinter dem Rathaus, zwischen den schwarzen Bäumen im Schnee, war das Polizeipräsidium zu sehen, mit seinen weißen Gesimsen, Balustraden und Söllern, seinen hellgrünen Dachspitzen wie aus einem Baukastensatz errichtet, um dem mächtigen, viereckigen, von helmförmiger Kuppel bedeckten Rathausturm gegenüber lag der umzäumte Vorgarten eines niedrigen, langgestreckten, mit Pilastern ausgestatteten Gebäudes. Schmale Wege verliefen an den Seiten zur hoch aufragenden Mauer, die das Grundstück abschloss. Links an der Amaranthentreppe befand sich ein unscheinbares Café, in das einzutreten Selin mich aufforderte, beiläufig erwähnend, dass ein gemeinsamer Bekannter, Rugby, uns hier erwartete. Im Hungerjahr 1917 trennten sich seine Eltern. Der Siebenjährige kam zum Vater, der Tischler war, in der Gefängniswerkstatt in Karlstadt am Vänern. Die beiden Geschwister wurden der kränklichen Mutter zugesprochen. Ein Zimmer mit Herd bewohnte der Vater in einem der Holzhäuser am Stadtrand. Da die Arbeitszeit des Vaters von morgens um 7 bis abends um 7 dauerte, war der Junge außer den Stunden, die er in der Volksschule verbrachte, auf sich selbst angewiesen. Ein paar Scheiben trockenen Brots hatte der Vater ihm hingelegt, dran konnte er nagen. Der Speiseschrank war leer, bis auf ein Glas mit eingemachten roten Beeten. »Der Vater wird es nicht merken«, dachte der Junge, »wenn ich mir eine Beete hole.« Er rückte den Tisch zum geöffneten Schrank, hob den Stuhl darauf, erreichte das oberste Fach, stellte dann die Ordnung wieder her. Am selben Abend noch entdeckte der Vater den Diebstahl. Ein paar Tropfen des roten Essigsafts waren ausgeronnen. Der Vater schlug auf den Kopf, das Gesäß des Jungen ein. Sein Schreien war in der Nachbarschaft zu hören. Es wurden damals Kommissionen ausgeschickt, den Ernährungszustand der Kinder zu untersuchen. Als man ihn fragte, woher die blutunterlaufenen Stellen an seinem Körper kämen, sagte er, er sei vom Tisch gefallen. Der wahre Grund aber kam an den Tag, das Kind wurde dem Vater weggenommen und bei einem Pastor in die Pflege gegeben. Doch hier, bei dem wohlhabenden Hausherrn, wurden ihm Übergriffe zuteil, die ihn härter trafen als die Hiebe des Vaters. Prügel war er gewohnt, die gehörten zum Normalen. Zur Ungerechtigkeit und Gewalt wurden erst die Bestrafungen des Pfarrers. Einmal hatte der Junge nach einer Rauferei auf der Straße ein liegen gebliebenes Halstuch an sich genommen und in die Schulmappe gesteckt, um es am nächsten Tag seinem Besitzer zurückzugeben. Der Geistliche, dem das Tuch zu Gesicht gekommen war, glaubte der Erklärung des Jungen nicht. Er nahm ihn zwischen die Knie, klemmte ihn fest. Der Vater war ein Niedriger. Die Behörden konnten ihm beikommen. Der Pfaffe war die Obrigkeit selbst. Wenn er sagte, er habe das Tuch gestohlen, so hatte der Junge ihm zuzustimmen. Anfangs wollte er sich noch wehren, wollte sich weigern, ein Bekenntnis abzulegen. Die fetten Knie, die ihn umschlossen, aber ekelten ihn. Um der demütigenden Lage zu entkommen, gestand er den Diebstahl ein, den er nicht begangen hatte. Geringer noch als sein Vater, Pflegekind, das durch die Gnade anderer lebte, sühnte er noch einmal das Verbrechen seines bloßen Daseins. Als Lügner und Dieb aus dem kirchlichen Heim entlassen, wurde er einer anderen Familie zur Zucht übergeben. Ein Unverbesserlicher, ein Getretener war er. Hinauf nach Charlottenberg, Sunne, wurde er geschickt, zu Kleinbauern, die billige Hilfe brauchten. Die Stromteller Wärmlands, die Wälder der Finnmarken an der norwegischen Grenze, das mochten Landschaften sein voller Weite. Für ihn waren es Gegenden der Knechtschaft. Während der Jahre bei den Häuslern wuchs die Frage in ihm an, was die sein könne, ein eigenes Leben. Sein letzter Ziehvater in Karlstorp auf einem Hof mit 4 Kühen, einem Pferd, etwas Federvieh, litt an Gürtelrose, wollte sich jedoch nicht ins Lazarett überführen lassen, denn im Lazarett, da stachen sie einen Tod mit dem Messer. Kurpfuscher, nur zog er hinzu, unter deren Händen er verreckte, stinkend, mit von Blasen und Beulen verunstaltetem Leib. Dem Bauern trauerte er nicht nach. der war ihm nie gewogen gewesen. Die Pflegemutter aber behielt er im Gedächtnis. Sie, die aus der Familie eines Propstes stammte, wieder Täuferin war, hatte ihm zuweilen Freundlichkeit zukommen lassen. Auch durfte er die Bücher lesen, die sie in einem Korb auf dem Dachboden verwahrte. Der Graf von Monte Cristo, Tristan und Isolde, das waren Titel, hinter denen sich eine fremde Welt öffnete. Doch wenn er daran dachte, was ihn als 14-Jährigen hinaus zur Arbeit getrieben hatte, so war es kein Träumen gewesen, sondern rohe Not. Vom Leibeigenen wurde er zum Tagelöhner bei den Flößern am Elv. Die Hölzer hatte er zu vermessen. Zwei Bandjungen gehörten zur Schicht, der eine hielt das Messband ans untere Ende des Stamms, der andere hatte zur oberen Schnittfläche zu laufen und das Maß auszurufen, das vom Schreiber in die Liste eingetragen wurde. Dann rollte das Stück zum Verketten ins Wasser. Noch konnte er die Rufe hören. 13 Fuß, 13 Fuß, 2, 3. 2,25 Kronen verdiente er am Tag. Das war viel für einen, der immer mittellos gewesen war. Er wurde breit, stark, kaufte sich Tabak, Marke Tigerbrand. 75 Öre kostete das Nachtlogis beim Handelsmann. Einen Sommer lang dauerte diese Tätigkeit. Dann musste er sich wieder nach Arbeit umsehen. Ich muss Arbeit, Arbeit haben. Das war das Pochen, das ihn ständig verfolgte. Im Wald beim Holzfällen schlug er sich ins Bein. Krankgeschrieben erhielt er dank der Versicherung mehr als beim Dienst. 3,50 Kronen bekam er pro Tag. 60 Kronen konnte er zurücklegen und sich davon einen Anzug, ein paar Schuhe kaufen, um in der Stadt einen Broterwerb zu suchen. Dort aber gab es keine Arbeit für ihn, und zurück aufs Land, in den Wald, wollte er nicht. Er war zu jung, um sich auf einem Frachter anheuern zu lassen. Als 16-Jähriger jedoch, hörte er, konnte man sich um die Aufnahme beim Schiffsjungenchor bewerben. Und weil dazu vormundschaftliche Bewilligung benötigt wurde, hatte er seinen Vater noch einmal aufzusuchen. Der weigerte sich, seinen Namen unter das Schreiben zu setzen. Der Junge drohte, die Signatur zu fälschen. Er, der Werkmeister in der Tischlerei, sei dann verantwortlich für die Schande, wenn ihm der Sohn ins Gefängnis geliefert würde. Eigentlich hätte er mit dem Alten reden, ihm von seinen Erlebnissen erzählen wollen. Nach der Trennung von fast einem Jahrzehnt wünschte er, ihm frei und selbstständig zu begegnen. Von Familienbanden war nichts mehr vorhanden. Hatte es sie überhaupt je gegeben, so konnten sie längst als vergessen angesehen werden. Doch der Vater wollte von nichts anderem wissen, als von der Rolle, die er einmal gespielt hatte, wollte brüllen, um sich schlagen, fand sich aber zurückgedrängt vom Sohn, bekam das Papier vorgeschoben, die Feder in die Hand gedrückt. Zorn verspürte der Junge nicht, eher Mitleid. Nicht nur er, auch die beiden anderen Kinder waren dem Gefängnisschreiner verloren gegangen. Eine zweite Frau hatte er nicht mehr gefunden. Die Mutter seiner Kinder lebte seit Jahren umnachtet in einem Asyl. Der Junge stand wartend. Sein Verlangen, aus dieser engen, dumpfen Welt herauszukommen, war so stark, dass der Vater nachgeben musste. Beim Weggehen vermochte der Junge nicht, sich nach ihm umzuwenden. So kam der 16-Jährige nach Maastrand auf das nach dem Hafen benannte Schulschiff. Im Sommer kreuzte der Dreimaster im Kattegat und Skagerrak. Im Winter wurde die Batterie in Ordnung gehalten. Ausgebildet zum Artillerieschlosser, Waffenschmied, kam er nach 2,5 Jahren zur Stockholmer Marinestation. Neben dem Drill versuchte er, per Korrespondenz, für 10 Kronen im Monat sich auf das Abitur vorzubereiten. Mit 19 aber, zum Korporal befördert, wurde er entlassen, weil man in seinem Spind kommunistische Flugblätter gefunden hatte. Dies war zu der Zeit, als die Arbeitslosigkeit anstieg im Land, als auch Schweden in die ökonomische Krise geriet und der tiefe Riss in der Gesellschaft zutage trat, den die Sozialdemokratische Partei und die Bürgerlichen bisher zu verbergen getrachtet hatten und zu dessen Übertünchung bald wieder angetreten wurde. Er brauchte sich 1930 nicht zu fragen, wie er zum Kommunisten geworden war. Eine einzige Folgerichtigkeit hatte ihn in die Partei geführt, eine unaufhörliche Erfahrung des Gegensatzes zwischen Starken und Schwachen, Machthabern und Ausgebeuteten, ein unartikulierter Trieb zuerst, dann ein bewusster Wille, sich gegen das Unrecht zur Wehr zu setzen. Bei den Umgruppierungen des Finanzkapitals wurde auf den Weltmärkten jener Zustand hervorgerufen, den man Depression nannte. Niedergedrückt wurden vor allem die bereits Entmachteten. Die Schaffung von Armeen untätiger Arbeitskräfte war dazu angetan, Mutlosigkeit und Demoralisierung im Proletariat zu verbreiten. Wer bei den Produktionsausfällen jetzt noch auf seine Rechte hinweisend zu streiken wagte, hatte sofortige gewaltsame Gegenmaßnahmen zu gewärtigen. Die Zusammenstöße der Arbeiter mit den Streikbrechern, der Polizei, dem Militär, kulminierten im Ordalen und von den Schüssen in den Demonstrationszug führte eine direkte Linie zur verschärften Verfolgung der Kommunisten und zum engeren Anschluss der Gewerkschaftsleitung an das Unternehmertum, vertraglich unterzeichnet in Salzjöbaden im Dezember 38. Der aus der königlichen Marine Ausgestoßene fand zu Land bei einer Arbeitslosigkeit von 30% keine Anstellung mehr. Bis zum Ausbruch des Volkskriegs in Spanien fuhr er, illegal angeheuert, als Leichtmatrose und Maschinist zur See, sah Häfen, die einander gleich waren, las Bücher, aus denen er immer wieder Neues lernte, begann auch selbst Geschichten, Briefe zu schreiben, gerichtet an solche, deren Namen er nicht kannte und die überall lebten. Und das Schreiben war ebenso selbstverständlich wie das Handwerk an Bord, nicht irgendeinem Verlangen entsprechend, sondern einer Notwendigkeit. Als ich den ruhigen, nachdenklichen Gefährten bei unseren Gesprächen in Cueva la Potita einmal fragte, was ihn den Bauernjungen aus wärmländischen Einöde-Dörfern aufs Meer verschlagen und zum Internationalisten gemacht habe, so konnte er mit einem Achselzucken und Lächeln antworten, es sei wahrscheinlich die Kraft des historischen Materialismus gewesen. Wenn er, der auf langen Seereisen ein wenig Deutsch und Englisch erlernt hatte, mir damals im Herbst vor der Schlacht um Teruel von seiner Kindheit berichtete, so vergegenwärtigte er dabei nicht nur mir, sondern auch sich selbst etwas von einer Welt, die von mittelalterlich anmutender Verdammnis geprägt schien. Die 20 Jahre, die seitdem vergangen sind, sagte er, können mir lang erscheinen, weil ich mich selbst von Grund auf geändert habe. Doch die Lebensverhältnisse sind in vielem fast noch die gleichen. Immer noch sind dort Menschen zu finden, die wie in Urzeiten hausen, die von Unwissenheit und Aberglauben beherrscht werden. Ich erinnerte mich jetzt, da ich Roggeby im Café neben dem Pieperschen Gartenhaus gegenüber saß, wie er dem Sterben des Bauern beigewohnt hatte, der sich nicht zum Arzt wagte, sondern es vorzog, sich mit den von einer Hexe zusammengebrauten Salben behandeln zu lassen. Die Stube sah ich vor mir, in der die Mutter mit den 3 Kindern im Bett lag und der Vater, angekleidet, eine Jacke zusammengerollt unterm Kopf, auf dem Fußboden daneben. Das Zimmer dann, in dem er mit dem Vater lebte. Das Zimmer mit dem offenen Herd, der dick gemauerten Esse, dem Reisighaufen. Auch hier schliefen sie in den Kleidern, die säuerlich rochen. Der Vater lag auf der Küchenbank, der Junge im herausgezogenen Kasten im engen Sarg. Wie er mir den gelblich-braun gebeizten Tisch, die groben Bodenplanken, den Hof draußen mit dem Abtritt, der im Winter oft eingefrorenen Pumpe beschrieb, so konnte er auch die Stube schildern, in der sein Ziehherr sich über ihn hermachte. Auf hohem, geschnitztem Stuhl saß der Pfarrer, das Pendel der Standuhr fuhr hin und her, eine gestickte weiße Decke lag auf dem Tisch, das Sonnenlicht fiel durch den Spalt der gebauschten Tüllgardinen ein und an der Wand ließ Jesus die Kindlein zu sich kommen. Sein Verständnis und Mitgefühl für den Vater, den die Enge und Armut verbittert hatte, und für die Mutter, die zerbrochen worden war vom Elend, war ebenso stark wie die Empörung, die er den Machthabern entgegenbrachte. Im Parteilokal oben an der Kungsgata war Selin bei einer Zusammenkunft auf seine Belegschaft zu sprechen gekommen und hatte den Hilfsarbeiter erwähnt, der zu der aus Paris evakuierten tschechoslowakischen Gruppe gehörte. Im Herbst 38, noch vor der Besetzung Böhmens und Mährens, habe dieser sich im Kreis der internationalen Brigaden aufgehalten.